Können die Teufel uns Böses antun? Ja, die Teufel können uns an Leib und Seele viel Böses antun, weil Gott es zulässt, ganz besonders, indem sie uns zur Sünde verleiten. Der Grund, das darf man nicht vernachlässigen, das ist keine Spinnerei, aber warum es heute so viel mehr Naturkatastrophen gibt, auch an Orten, wo man es vorher nie gesehen hat, kann immer irgendwelche Gründe nebenbei auch finden, aber es ist schon dadurch, dass die Menschen eben so böse geworden sind, dadurch haben auch die bösen Geister, die Teufel, eine viel größere Macht, um uns zu versuchen, sei es geistigerweise durch die falschen Prinzipien, falschen Ideen, die sich überall verbreitet haben, noch verbreiten, große Gefahr auch im Internet, in den ganzen Medien und so weiter, wo man aufpassen muss, was man da benutzt und was nicht, muss man eben immer unterscheiden. Aber auch in leiblicher Weise, viele Naturkatastrophen, die Naturkatastrophen sind eben nicht trotz Gott, dass der liebe Gott nichts davon weiß, weil er gerade nicht aufgepasst hat, in seiner Berg runtergeplumpst. Na, ist von Gott positiv gewollt, aber eben auch teilweise durch die bösen Geister verursacht, die auf die Materie einwirken können. Ja, das muss man halt alles in Betracht ziehen. Es kommt nicht von ungefähr, dass es heute umso mehr Katastrophen gibt. Es entspricht dem Zustand der Menschen, ihrer wachsenden, stets zunehmenden Bosheit, wie Christus voraussagt, dass man in der Zeit, wenn die Zeit voranschreitet, dem Ende zu, als nach dem christlichen Mittelalter, Hochblüte der geistlichen Kultur, der Glaube immer mehr abnimmt, fast verschwindet, wird der Menschen so, wenn er wiederkommt, Glauben finden auf Erden, beziehungsweise die Liebe wird bei vielen erkalten, wie auch sagt in einer Rede über die Anzeichen des nahenden Endes. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Und an die Stelle der Liebe tritt eben die Indifferenz, die Wurstigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber Gut und Böse und dann immer mehr auch die handfeste Bosheit. Jedenfalls lässt Gott hier vieles zu, in diesem weiteren Sinne der Zulassung, indem er die Teufel als Versucher, als Verursacher von Bösem, in der Naturkatastrophe und so weiter benutzt und vor allem uns zur Sünde verleiten wollen, ist das Wesentliche.